Griechenland. Am 10. Februar 2012 erörterten die Euro-Finanzminister in Brüssel wieder einmal das neue Rettungspaket für Griechenland. In einem Gespräch am Rande, das offenbar nicht für die Ohren Dritter bestimmt war, sprach der portugiesische Finanzminister Gaspar den deutschen Finanzminister Schäuble auf eine Anpassung des Hilfsprogramms für Portugal an. Dieser antwortete, Deutschland sei bereit, wenn das portugiesische Hilfsprogramm angepasst werden müsse. Zunächst aber müsse das zweite griechische Hilfspaket verabschiedet werden und dann müssten der Bundestag und die deutsche öffentliche Meinung überzeugt werden. Während öffentlich noch alle weiteren Hilfen für andere Länder außer Griechenland ausgeschlossen wurden, wurde intern mit bedingten Hilfszusagen bereits Politik gemacht. Man sieht daran die strategische Rolle, die die Auseinandersetzung um die Rettung Griechenlands spielt. Alles, was der Euroraum, letztlich also Deutschland, diesem mit Abstand hoffnungslosesten Fall unter den Euroländern gewährt, wird man im Falle des Falles keinem anderen Südstaat im Euroraum verweigern können. Aus der Sicht der anderen von Staats- und Leistungsbilanzdefiziten geplagten Südländer spielt Griechenland damit die Rolle eines Vorwerks in einer barocken Festungsanlage. Solange die Deutschen und die übrigen Nordländer das Vorwerk Griechenland verteidigen und dafür zahlen, solange stehen alle Südländer unter dem sicheren Schirm der Zahlungsbereitschaft des Nordens. Denn so schlimm die Verhältnisse bei ihnen auch sein mögen, in Griechenland sind sie allemal schlimmer. So passte die Meldung vom 18. Februar 2012 ins Bild, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel, der italienische Ministerpräsident Mario Monti und der griechische Ministerpräsident Papademos sich in einer Telefonkonferenz über letzte Details des neuen Hilfspakets für Griechenland von 130 Milliarden Euro geeinigt hätten. Mario Monti passte offenbar persönlich auf, dass das für sein Land so wichtige Vorwerk auch richtig verteidigt wurde. Der Maßstab für das, was in einem kleinen armen Südland wie Griechenland möglich sein müsste, sollte sein, was in den kleinen armen baltischen Ländern bereits möglich gemacht wurde. Estland, das jüngste Euro-Mitglied, wurde bereits erwähnt. Ebenso wie Estland, so hatte auch Lettland die Folgen der Weltfinanzkrise von 2008 bis 2010 mit einem harten Spar- und Restrukturierungsprogramm überwunden. Das BIP sank um 20%, der private Verbrauch sogar um 27%. Der Erfolg folgte unmittelbar. Lettlands Leistungsbilanzdefizit schrumpfte von 13,1% des BIP im Jahre 2008 auf nur noch 0,3% im Jahre 2011. Die Staatsverschuldung liegt bei 45%. Und seit 2011 wächst die Wirtschaft wieder nachhaltig. Obwohl Lettland noch gar nicht Mitglied der Eurozone ist, lauten 80% der in Lettland vergebenen Kredite auf Euro. Ilmar Rimšević, der lettische Notenbankchef, kommentierte zum lettischen Konsolidierungserfolg: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir der Welt zeigen konnten, dass Lettland keine finanzielle Unterstützung benötigt. Man braucht nicht den berühmten Helikopter, der Geld in rauen Mengen über dem Land abwirft. Man muss die Wirtschaft nicht mit Gelddrucken stimulieren. Es geht besser, indem man die Wettbewerbsfähigkeit stimuliert und unnötige Ausgaben streicht. Zu den Verhältnissen in Griechenland äußerte er: Leute, die nicht handeln wollen, werden immer einen Grund finden. Der Einfluss der Gewerkschaften, ein zu kleines Land, die Vergangenheit, eine Entschuldigung findet sich immer. Leider gibt es wenig Hoffnung. All das Aufschieben macht es nur schlimmer. Es ist die Frage, ob die Politiker an die nächsten Wahlen denken oder an die nächste Generation. Seit 1981 hat Griechenland mit seinen 10 Millionen Einwohnern aus verschiedenen Fördertöpfen der EU netto, nach Abzug der eigenen Beiträge, zu konstanten Preisen von heute Zuschüsse von 133,5 Milliarden Euro erhalten. Unter den EU-Ländern erhielt nur das viermal größere Spanien noch mehr Geld als Griechenland. Dass Geld von außen für Griechenland nicht die Lösung ist, sondern das Problem, bestätigte der griechische Wirtschaftsminister Michalis Chrysochoidis im Februar 2012 in einem aufsehenerregenden Interview. Rückblickend auf die Zeit seit 1981, dem Jahr des EU-Beitritts, meinte er: Während wir mit der einen Hand das Geld der EU nahmen, haben wir nicht mit der anderen Hand in neue und wettbewerbsfähige Technologien investiert. Alles ging in den Konsum. Das Ergebnis war, dass jene, die etwas produzierten, ihre Betriebe schlossen und Importfirmen gründeten, weil sich damit mehr verdienen ließ. Das ist das eigentliche Desaster dieses Landes. Über 2 Jahrzehnte hinweg haben wir unsere Produktionsbasis, unsere Industrie und damit unsere Exportmöglichkeiten zerstört. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, nach dem Beitritt zur Eurozone, kam hinzu, dass wir uns zu geringen Zinsen Geld leihen konnten und das auch im Übermaß getan haben. So wurden wir zu einem Land des Imports. Die Grundrichtung war falsch, weil die politische Führung des Landes nicht verstand, wohin sie führen musste. Das Problem besteht in Griechenland darin, dass es unter den politischen Führern nur wenige mit einer inneren Einsicht in die Verhältnisse und die daraus folgenden Notwendigkeiten einer harten Konsolidierung gibt. Und diese wenigen können sich weder bei ihren Kollegen durchsetzen, noch stabile demokratische Mehrheiten gewinnen. Antonis Samaras beispielsweise, der Führer der nach den Umfragen gegenwärtig größten Partei, Nea Demokratia, und der mögliche nächste Ministerpräsident, hält das von der Troika vorgegebene Konsolidierungsprogramm für falsch und fordert ein umfangreiches Investitionsprogramm, das natürlich von außen finanziert werden müsste. Solche Forderungen fallen bei vielen naiven und wohlmeinenden Betrachtern von außen auf fruchtbaren Boden. Exemplarisch ist der Vorschlag von Kerstin Gammelin in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, die Euroländer sollten Griechenland die Schulden über einige Jahre stunden und zugleich einen Marshallplan für das Land entwerfen, in dem die dringendsten Probleme für das Land angepackt werden. Griechenland bekäme eine funktionierende Verwaltung, ein vernetztes Steuersystem und ein Katasteramt. Das braucht 2 Jahre Zeit, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist doch recht naiv. Alle drei Probleme rühren zwar in der Tat an die Wurzel des Desasters, sie sind aber leider so alt wie der griechische Staat und haben sich in den 180 Jahren seit der Loslösung Griechenlands aus dem Osmanischen Reich nicht wesentlich verändert. Offenbar sind sie tief in der Mentalität und den Traditionen der griechischen Gesellschaft verwurzelt. Mit Geld haben sie überhaupt nichts zu tun und können folglich auch nicht mit Geld geheilt werden, schon gar nicht kurzfristig.